Deine Meinung und stell ihnen Fragen. Das können die meisten schon gar nicht vertragen. Trau sie mit Bullen, weil sie's dir nicht gönnen. Sag ihnen, dass sie dich mal am Arsch lecken können. Lass sie uns schreien, zetern und wimmern. Gar nicht drum kümmern, gar nicht drum kümmern. Liebst du es, wenn nachts noch laut Rechtsrock zu hören? Auch wenn deine Öko-Nachbarn sich beschweren, wollen sie dich keifend auf Räumung verklagen? Was wissen die schon von Stereoanlagen? Löst sich vom Lärm schon der Putz in den Zimmern? Gar nicht drum kümmern, gar nicht drum kümmern. Sitzt du in der Kneipe, dann kann es passieren, dass dich ein paar Spinner ständig provozieren. Und hören sie nicht auf, kann es auch mal schnell knallen. Es könnte wohl sein, dass sie alle umfallen. Liegt auch die Kneipe vollkommen in Trümmern. Gar nicht drum kümmern, gar nicht drum kümmern. Nach jedem Ärger und bei allen Sachen verlangen die Cops, du sollst Aussage machen. Lach sie ruhig aus, die Jungs von der Bulette, als ob dich ein Arsch jeder zuzwingen könnte. Wenn sie dich zehnmal noch schriftlich erinnern, gar nicht drum kümmern, gar nicht drum kümmern. Ärgere dich nicht, denn das Ärger macht hässlich. Ein dickes Fell ist heute ganz unerlässlich. Das ist nicht leicht, denn wo immer man hinschaut, was sie uns bieten, geht auf keine Kuhhaut. Doch sollten sie dafür einst um Gnade wimmern, gar nicht drum kümmern, gar nicht drum kümmern. Lass dir deinen deutschen Humor nicht zertrümmern, gar nicht drum kümmern, gar nicht drum kümmern.